durch Schwarz abgesehen. Und die Geheime, die ist nur leer. Nimmt man zum Hafen, gleich an der Pier. Nur einen Steinbruch vom Elbestrand. Und diese Heimat ist von Schwarz gewinnt. Und nun komm ich der Trommelmann. Ich war auf Tüge jahrelang. Von Lübeck bis nach Wien sah man nicht des Weges ziehen. Doch den Fischmarkt konnte ich nicht entfliehen. Und diese Heimat, die ist für mir. Nicht weit vom Hafen, gleich an der Pier. Und Schwarz-Elbe.